Thank you, Pastor Rob, for having me back. Danke, Pastor Rob, dass ich wieder hier sein darf. Normally I only get to speak one time at places. Normalerweise darf ich nur einmal sprechen, wenn ich irgendwo hinkomme. Must have been okay. Aber es dürfte in Ordnung gewesen sein das letzte Mal. I would like to thank you and appreciate you and your wife for having me out this evening. Ich möchte mich bedanken bei dir und bei deiner Frau, dass ich heute Abend eben hier sein kann, dass wir auch weg waren miteinander. Our flight started yesterday at about noon. Unser Flug war gestern eigentlich für Mittag angesetzt. And we just got in about 3 hours ago. Und wir sind aber erst vor 3 Stunden angekommen. So if I start moving sideways, also wenn ich mich langsam seitlich bewege, it could be the spirit, könnte es der Geist sein. Or it could be my frailties. Oder auch meine Zerbrechlichkeit. But it's a pleasure to be here. Aber es ist eine Freude, hier zu sein. I would like to introduce one other very special guest this evening. Und ich möchte auch einen ganz besonderen Gast heute vorstellen. This young man is single. Dieser junge Mann ist single. He's got a great smile. Hat ein großartiges Lächeln. He, and fortunately, he gets his looks from his mother. Und unglücklicherweise, fortunately. Wow, yes, fortunately. I'm going to tell her you said that. Glücklicherweise hat sein Aussehen von seiner Mutter geerbt. Zach, if you'll stand, my son Zach. Das ist mein Sohn Zach. God is so good. Ja, Gott ist so gut. He's done so much in my life. Er hat so viel schon in meinem Leben getan. Whenever I have the opportunity to praise him, I do. Und wenn ich die Gelegenheit habe, ihn zu preisen, dann nehme ich sie wahr. Whenever I have the opportunity to tell others about him, I do. Wenn ich die Gelegenheit habe, anderen von ihm zu erzählen, dann tue ich das auch. It says in the Word of God that if we acknowledge him before men, im Wort Gottes steht, dass wenn wir ihn vor Menschen bekennen, he will acknowledge us before the Father. Dann wird uns vor dem Vater bekennen. And I think that's pretty special. Und das ist etwas ganz Besonderes. How many were here last time I spoke? Wie viele waren das letzte Mal hier, als ich sprach? Okay. How many were not here last time I spoke? Wie viele waren nicht da? Okay. How many wish they wouldn't have been here last time I spoke? Wie viele wünschen sich nicht hier gewesen zu sein? All right, I'm going to get you right back there. When I was speaking with Pastor Rob, I was telling him about the book I just wrote. Als Pastor Rob und ich miteinander gesprochen haben, jetzt habe ich ihm über das Buch erzählt, das ich kürzlich geschrieben habe. And this is not a sales job to sell my book. Und das ist jetzt kein Verkaufsvortrag, mein Buch zu verkaufen. There are places much closer to my home to sell it. Es gibt Orte, die meinem Heimatort viel näher sind, das Buch zu verkaufen. But God put something in my heart, and the thing he put in my heart was to really reach out and help people discover the gift inside of them. Und Gott hat mir aber wirklich etwas aufs Herz gelegt, und zwar den Leuten zu helfen, die Gabe, die jeder bekommen hat, wirklich zu entdecken. I believe everybody has a special gift. Ich glaube, dass jeder eine besondere Gabe hat. I believe everybody has something on the inside of them that they love to do. Ich glaube, jeder hat in seinem Inneren eine Sache, die er besonders gerne tut. Or maybe something they're dreaming about doing. Oder vielleicht etwas, von dem ihr träumt, es zu tun. And instead of running away from that, und statt davon zu laufen, we should embrace that. Sollte man das umarmen. We should know that every good gift comes from the Father. Wir müssen wissen, dass jede gute Gabe vom Vater kommt. And the desires that you have in your heart, und die Wünsche in eurem Herzen, God has placed there. Hat Gott in euer Herz gelegt. How many have had a dream in their life? Wie viele haben schon mal einen Traum gehabt? How many have had goals in their life? Oder ein Ziel im Leben? How many haven't quite taken the steps to implement the goals that they've had in their life yet? Wer hat noch nicht die Schritte vollzogen, die es braucht, um dieses Ziel zu verwirklichen? Okay, a couple people. Me too. Also doch einige, und ich bin auch dabei. I was traveling with my daughter the other day. Vor kurzem bin ich mit meiner Tochter unterwegs gewesen. And I started to explain her how God will supply all of her needs according to his riches and glory. Und ich habe erklärt, dass Gott alle ihre Bedürfnisse stillen wird gemäß seiner Herrlichkeit und Ehre. And she said, Dad, what exactly does that mean? Und sie hat mich gefragt, Dad, was bedeutet das genau? So I began to tell her, also habe ich angefangen zu erzählen, that whenever she asked me to do anything for her, dass immer wenn sie mich etwas bittet, upon gaining my agreement, also und meine Erlaubnis möchte, when I agree to help her do something, also wenn ich zustimme, ihr bei etwas zu helfen, I've given her my word that she can do something, dann habe ich ihr mein Wort gegeben, dass sie etwas tun kann. The second that I've given her my word, und in der Sekunde, wo ich ihr mein Wort gegeben habe, I am bound by my word. Bin ich durch mein Wort gebunden. When we get a word from God, wenn wir ein Wort von Gott bekommen, he is bound by his word. Ist er auch durch sein Wort gebunden. Amen. When we receive that word from God, wenn wir dieses Wort von Gott empfangen, when we have that desire burning in our heart, diesen Wunsch, der in unserem Herzen brennt, that desire to reach out and dream big and do something for God, diesen Wunsch, also wirklich sich auszustrecken und groß zu träumen und ja, etwas für Gott zu tun, we can be assured that he has also equipped us. Können wir sicher sein, dass er uns auch ausrüsten wird. Even though you may not be operating in your gift now, vielleicht lebst du jetzt nicht gemäß deiner Gabe. As you begin to take steps toward fulfilling the desire in your heart, während du auf diesen Wunsch deines Herzens zugehst, more gifts will reveal themselves. Aber während du das tust, werden sich immer mehr Gaben in deinem Leben zeigen. Have you ever approached a project and not really known how to get the project complete? Also habt ihr euch jemals einem Projekt genähert und nicht genau gewusst, wie man das vollbringen wird? And if you're like me, sometimes I open my big mouth. Und wenn ihr so seid wie ich, dann öffnet ihr vielleicht euren großen Mund. Und ich sage dann etwas, dass ich etwas tun kann, aber ich bin mir dann nicht ganz sicher. I would rather say I'm walking by faith. Also lieber würde ich sagen, ich gehe jetzt mal im Glauben. But when I take the steps toward doing what I want to accomplish, aber wenn ich also die ersten Schritte nehme, meinem Ziel entgegen, things are revealed. Dann werden Dinge offenbar. Not before I need them, nicht bevor ich sie brauche, but when I need them, sondern genau zu dem Zeitpunkt, wenn ich sie brauche. It says in the Word of God, im Wort Gottes steht, that it's impossible to please God without faith. Dass es unmöglich ist, Gott zu gefallen, wenn man keinen Glauben hat. So if we had everything we needed to accomplish our dreams, goals and desires before we needed it, also wenn wir schon alles hätten, um unsere Wünsche, Träume und Bedürfnisse zu befriedigen, bevor wir uns darauf zubewegen, we wouldn't need to walk by faith. Dann müssten wir nicht im Glauben gehen. Do you follow that? Könnt ihr dem folgen? But when we have that desire placed in our heart, aber wenn dieser Wunsch in unserem Herzen ist, and start taking steps toward that desire, und wir machen Schritte auf diesen Wunsch zu, even if they're baby steps, sogar wenn es nur ganz kleine Schritte sind, our gifts will be revealed. Dann werden sich unsere Gaben zeigen. You may have certain gifts in you right now. Ihr habt vielleicht gewisse Gaben jetzt bei euch, that you will never operate in, die ihr nie verwenden werdet, unless you take the steps toward the desire in your heart. Wenn ihr nicht diese Schritte auf diesen Wunsch in eurem Herzen macht. I'm not for certain of how Pastor Rob started this church. Ich bin mir nicht sicher, wie Pastor Rob diese Gemeinde begonnen hat. But I would imagine it began with a desire in his heart to have a church. Aber ich könnte mir vorstellen, es hat mit dem Wunsch begonnen, eine Gemeinde zu haben. He probably didn't know everything he knows now about running a church. Wahrscheinlich hat er nicht alles gewusst, was er jetzt weiß, wie man eine Gemeinde leitet. I want agreement as I'm going here, because if I'm saying something wrong, stop me. Also er nickt die ganze Zeit, also es dürfte stimmen. So I'm sure when he had the desire to start this church, he didn't know everything about running a church. Also ich bin mir sicher, wie er angefangen hat, hat er nicht genau gewusst, was man braucht, um eine Gemeinde zu leiten. But as he took steps, aber als er die Schritte getan hat, by faith, im Glauben, as he took additional steps on a daily basis, und weitere Schritte getan hat, Tag für Tag, gifts were revealed within himself. Dann haben sich Gaben in seinem Inneren gezeigt. As he gave God the glory, und als er Gott die Ehre gegeben hat, as he put God first, und genau, hat Gott die Ehre gegeben und hat Gott an die erste Stelle gesetzt. More and more of those giftings were revealed, und immer mehr dieser Gaben kamen zum Vorschein, as he needed them. So wie er sie gebraucht hat. He probably has dreams in his heart now for additional things. Er hat wahrscheinlich auch Träume in seinem Herzen für zusätzliche Dinge noch. Maybe additional outreaches. Vielleicht noch Evangelisations. Additional programs. Outreaches oder Programme. That he may not know exactly how to do. Und er weiß vielleicht noch nicht genau, wie man es machen könnte, angehen könnte. But as he takes steps toward those things. Aber während er die Schritte darauf zumacht. Putting God first. Und Gott ihm an die erste Stelle setzt. Having a fantastic group of people behind him. Und eine fantastische Gruppe von Menschen, die hinter ihm steht. He will achieve his goals. So wird er seine Ziele erreichen. He will achieve the desires in his heart. Und er wird auch die Wünsche in seinem Herzen erreichen. And God will even put desires in your heart. Und Gott wird sogar Wünsche in euer Herz hineinlegen. To help him. Um ihm zu helfen. And as you take care of God's house, und wenn ihr auf das Haus Gottes achtet, God will always take care of your house. Wird Gott auch immer auf euch achten. Amen. When I wrote the book, als ich das Buch schrieb, I wanted to draw on my own experiences. Wollte ich eigentlich von meinen eigenen Erfahrungen beziehen. I would never. Are you sure about that? No. Okay. Ich wollte von meinen eigenen Erfahrungen berichten. Okay. I wanted to do something that I wanted to teach something that I had already done. Ich wollte etwas lehren, was ich vorher schon getan habe. I would never try to teach somebody to drive a car. Also ich würde nie jemanden versuchen wollen, Autofahren beizubringen, if I had never driven a car. Wenn ich selber noch nie getan hätte. I know what I'm talking about. Also ich weiß, wovon ich rede. Because I have actually practiced what I'm talking about. Weil ich das wirklich schon ausgelebt habe, was ich predige. I'll give you an abbreviated testimony of my life. Ich gebe euch eine Kurzfassung von meinem Leben. As it ties in with this service. Als Zeugnis, und zwar auch im Rahmen dieser Botschaft heute Abend. About 15 years ago, my wife and I had a dream. Ungefähr vor 15 Jahren hatten meine Frau und ich einen Traum. Her dream was to put in preschools and early learning centers. Ihr Traum war es, also Vorschulen und Früherziehungszentren zu gründen. I loved business. Und ich war sehr in der Geschäftswelt aktiv. I'm going to put this over here. As she began to take steps in her dream, und als sie anfing, da Schritte in ihrem Traum zu wagen, and I began to take steps in my dream or the desire in my heart, und ich Schritte in was in die Richtung betrieb, die halt was in meinem Herzen war, we started to realize and we started to be aware of the giftings that were inside of us. Da wurde uns bewusst, was für Gaben eigentlich in uns drinnen liegen. Some people say, well, I don't know what my giftings are. I'll wait until they just appear. Manche mögen sagen, ich weiß nicht, was meine Gaben sind, ich warte einfach, bis sie auftauchen. But I think as you take steps toward your desires, aber ich glaube, wenn man Schritte auf seine Wünsche zumacht, your giftings are revealed. Dann werden sich deine Gaben zeigen. As my wife and I took steps toward the desire in our heart, und so wie meine Frau und ich auch diese Schritte auf unsere Wünsche hin machten, and continue to put God first, und immer wieder Gott an die erste Stelle gesetzt haben, we were able to build a very successful business. Waren wir letztendlich in der Lage, ein sehr erfolgreiches Geschäft aufzuziehen. We grew our business from 2 employees to 300. Unser Geschäft wuchs von 2 Angestellten auf 300 Angestellte. We had 8 different locations. Es gab 8 verschiedene Sitze. In a very competitive market. Und ein sehr konkurrenzstarker Markt. But as we continue to put God first in our life, aber wir haben immer Gott an die erste Stelle gesetzt in unserem and Leben. Take steps toward obtaining our desire, und immer Schritte gemacht auf unser Ziel zu, auf unseren Wunsch, our gifts were revealed. Und immer wieder haben sich neue Gaben gezeigt. After operating that for about 15 years, und das haben wir ungefähr 15 Jahre lang gemacht. We had a larger company come in, dann kam eine größere Gesellschaft herein, and offered to purchase one of our operating companies. Und hat sich angeboten, eine unserer Subunternehmen aufzukaufen. That means that the companies, the operation of the company was separate from the real estate of the company. Aha, das heißt also, das operative Geschäft war getrennt von dem Gebäude und den anderen Sachen, dem Anlagevermögen. The way God worked it out, und so wie Gott das dann gemacht hat, we were paid a large sum of money for the operation part of our company. Wurde uns viel Geld geboten für das operative Geschäft. Where somebody else would do all the hard work. Wo also andere die schwere Arbeit tun würden. We maintain ownership of the real estate. Wir aber die Eigentümerschaft der Gebäude behalten. And all of a sudden we were put in a position. Und plötzlich waren wir in einer Position. To be able to teach these principles to other people all around the world. Dass wir diese Prinzipien allen möglichen Menschen auf der ganzen Welt nahebringen konnten. One of my first speaking engagements was to 5,000 people. Und eine meiner ersten Ansprachen war vor 5,000 Menschen. My legs were shaking so bad I could hardly stand up. Und meine Knie haben so gezittert, ich habe fast nicht stehen können. And then it worked up to 18,000 people. Und dann waren es 18,000 Menschen. I nearly passed out. Und ich bin fast in Ohnmacht gefallen. But my gifts were being revealed. Aber meine Gaben haben sich gezeigt. Sometimes when you operate in your gifts, it's not always comfortable. Manchmal, wenn du innerhalb deiner Gaben lebst, ist es nicht sehr bequem. How many like to be comfortable? Wer mag es gern bequem? I do. Also ich auf jeden Fall. Sometimes we have to step out of our uncomfortableness. Aber manchmal müssen wir aus unserer Komfortzone treten. Into our giftings. In unsere Gaben hinein. I would hate to imagine if I had never stepped out into my gifting. Ich würde mir das nie vorstellen, möchte mir das gar nicht vorstellen, wie das wäre, wenn ich nicht in meine Gaben hineingestiegen wäre. I would not be able to speak to people all around the world. Ich hätte nicht die Möglichkeit, zu Menschen auf der ganzen Welt zu sprechen. I would not be here tonight. Ich wäre auch heute Abend nicht hier. I would not be here tonight. That's all I wanted was a little. I've flown for 18 hours to get here. Ich bin 18 Stunden im Flugzeug gesessen. So habe ich mir jetzt erwartet. Humor me, humor me. But I thank God. Aber ich danke Gott. That I walked in my giftings. Dass ich in meine Gaben also wirklich eingetreten bin. As I took steps in my giftings. Als ich während ich diese Schritte dahin unternahm. More giftings were revealed. Und es haben sich immer mehr Gaben gezeigt. One of the primary things that hold people back from stepping out in their gifting. Also einer der Hauptgründe, der Leute zurückhält in dieser Sache, is fear. Ist die Angst. Fear of the unknown. Die Angst vor dem Unbekannten. Fear of being uncomfortable. Die Angst, sich unwohl zu fühlen. Fear of what your neighbor may say. Angst davor, was der Nachbar sagen könnte. Fear of what the community may say. Oder vielleicht die Nachbarschaft. Die Stadt. Die Gemeinde. See, I know German now. So we're going to do this together. All right. Now, to move out of fear, also der Angst zu entkommen, you must have faith. Muss man setzt Glauben voraus. Fear and faith are opposites. Glaube und Furcht sind Gegensätze. I believe I did this example when I was here last time. Und ich glaube, ich habe dieses Beispiel schon das letzte Mal gebracht, als But ich it hier had war. Such an impact on my life. Aber es hatte eben so eine Auswirkung auf mein Leben. I would like to do it again. Dass ich es gern wiederholen möchte. There's enough people here who haven't seen it that need to see it. Es gibt genug, die heute hier sind, die es noch nicht kennen. And I think this will help your life. Und ich glaube, das wird eurem Leben helfen. I need two volunteers. Ich brauche jetzt zwei Freiwillige. Okay, there's one. Come up here. One more. No fear. Okay, come on up. What's your name? Jason? Yes. I'm Henry. Nice to meet you. You think I look like this guy on the paper? Yes, you do. Thank you, Jason. You look much better. Oh, Jason! I like you, Jason. I know the euro's trading higher than the dollar, but that'll buy you lunch or something. Hi. Henry Penix. Christian Schroh. Your name? Christian. Christian. Perfect. Okay. Very nice to meet you. All right. Yeah, no. No coaching from the audience. That's all the money I'm giving out. Christian and Jason. Okay, we're going to do an example that I believe affects us every day. Also, ich möchte ein Beispiel bringen von etwas, was unser Leben jeden Tag betrifft. It affects me every day. Es betrifft mich jeden Tag. We always have fear on one side. Wir haben immer Angst auf der einen Seite. And we have faith on the other side. Und Glauben auf der anderen. Jason, I want you to be fear. Jason, ich möchte, dass du Angst bist. Okay, turn this way. And Christian, come here. You stand in front of me. And you're going to be faith. Und der Christian ist der Glaube und schaut auch in die Richtung. Okay. Christian's faith. Christian ist der Glaube. And Jason represents fear. Und Jason stellt die Angst dar. In life. Im Leben. When you make decisions. Wenn du Entscheidungen triffst. When you're deciding if you should step out and operate in your gift. Wenn du vor der Entscheidung stehst, ob du jetzt heraustreten willst und in deiner gemäß deinen Gaben leben möchtest. When you're deciding that you should step out and start taking steps toward the desire of your heart. Und wenn du dich eben entscheidest, da vorwärts zu gehen und den Wünschen deines Herzens zu folgen. You have faith pulling you forward and telling you yes. Here, grab my hand. Dann hast du Glaube, der vor dir ist und der dich zieht. You have faith, but easy, Christian. Christian. All right, I'll pay you later. All right. You have Christian pulling you forward, easy. That's faith. Das ist der Glaube, der nach vorne zieht. That's that thing on the inside of you that God has deposited. Das ist die Sache, die Gott in dein Inneres hineingelegt hat. That says you can do this. Die dir sagt, du kannst es. Move out in your future. Geh deiner Zukunft entgegen. See what great things God has in store for you. Schau mal, was Gott alles für dich bereithält. But at the same time, aber gleichzeitig, you have fear. Grab my arm. No. Christian. I'm the guy that's speaking tonight. That's me. I just want to hold your mic. I'm teasing, you know. All right, you're pulling me forward, and you're holding my mic. Der Glaube zieht nach vorne. Okay. Fear is pulling me back. Und die Angst hält mich zurück. Not that close, Christian. Okay. All right. Zach, come here. Come here. You hold my mic. All right. Because you've got to be moving forward. Okay, you look forward. Okay, thank you very much. Okay, so faith is always pulling you forward. Also Glaube zieht nach vorne. Telling you that you can do it. Sagt dir, du kannst es. This is what God has deposited on the inside of each of you. Und das ist, was Gott in dein Inneres hineingelegt hat. But fear is always pulling you back. Aber die Angst zieht dich zurück. Telling you you cannot do it. Und sagt dir, du kannst es nicht. Making you afraid. Und flößt dir Angst ein. Telling you, what are your neighbors going to think? Und sagt dir, was werden die Nachbarn denken? What's the community going to think? Was wird deine Umgebung, dein Umfeld sagen? What if I fail? Was ist, wenn ich versage? What will happen then? Was passiert dann? The great thing about it is you can make the decision. Die Großartigkeit ist aber, dass du die Entscheidung treffen kannst. To agree with one or the other. Du kannst dich dem einen oder dem anderen anschließen. And it says in the Word of God. Und im Wort Gottes steht. Where two or more agree touching any one thing. Und wo zwei in einer Sache eins sind. That shall be done. Das wird geschehen. So if you agree with faith in your future, also wenn du dem Glauben in deiner Zukunft zustimmst, you're going to move in your future. Dann wirst du in die Zukunft if gehen. If you agree with fear in your past, wenn du eins wirst mit der Angst in deiner Vergangenheit, you have to let go of your future. Dann musst du deine Zukunft loslassen. And you will never have what God has intended for you to have. Und du wirst nie das haben, was Gott eigentlich für dich vorbereitet hat. Because you have agreed with fear. Weil du dich mit der Angst zusammengetan hast. And that's going to hold you back. Und das wird dich zurückhalten. The good news is, die gute Nachricht ist aber, that you have a choice. Dass du die Wahl hast. Maybe you have agreed with fear for the last two or three years of your life. Vielleicht hast du dich mit der Angst zusammengetan in den letzten zwei oder drei Jahren deines Lebens. Maybe the last 20 or 30 years of your life. Vielleicht sogar die letzten 20 oder 30 Jahre im Leben. You've had a desire in your heart that you knew you could do. Du hattest immer schon einen Wunsch in deinem Herzen und du wusstest, du kannst es. Faith was pulling you forward. Der Glaube hat dich vorgezogen. But you've never fully released fear. Aber du hast die Angst nie ganz losgelassen. I'm telling you tonight. Und ich sage dir heute Abend. By an example. Durch ein Beispiel, of my life, durch das Beispiel meines Lebens, that when I let go of fear, dass wenn du die Angst loslässt, and agreed with what Christ had for me in my future, und ich dem zustimme, was Christus für mich und meine Zukunft hat, fear left, die Angst zurücklasse, and the great blessings of God came on my life, da sind die großen Segnungen in mein Leben gekommen, because I decided to let go of fear, weil ich mich entschieden habe, die Angst loszulassen, step out in faith, im Glauben vorzugehen, and move into the great things God has for me, und in die großartigen Dinge einzutreten, die Gott für mich bereithält. And you can too. Und das kannst du auch. Thank you, Zach. Now, thanks, Zach. Guys, thank you. You can make that decision every day. Du kannst diese Entscheidung jeden Tag treffen. The more you let go of fear, je mehr du die Angst loslässt, the easier it is to let go of fear. Desto leichter wird es, die Angst auch in Zukunft loszulassen. Have you ever done something for the first time that you were really afraid? Habt euch schon mal etwas zum ersten Mal getan und habt euch wirklich davor gefürchtet? You did it another time and you were less afraid. Und als ihr das zweite Mal getan habt, wart ihr weniger ängstlich. You did it again and you were even less afraid. Und beim dritten Mal wart ihr noch weniger ängstlich. The same thing will happen here. Und das gleiche passiert hier auch. As you make up your mind to let go of fear, wenn du dich entschließt, die Angst loszulassen, step out in faith, und im Glauben vorangehst, your gift will be revealed. Dann wird sich deine Gabe zeigen. And you will walk in what God has planned for your life. Und du wirst in dem gehen, was Gott für dich bereithält. Agree? Stimmt dir zu? One more example. Ein Beispiel noch. And I will sit down. Und dann setze ich mich. Pastor Rob said, keep the... I like this church. Thank you, Pastor Rob. Give me two more volunteers. Ich brauche noch no zwei, fear. Noch zwei Freiwillige. No fear. Back there. Okay, one more. You? Okay. Come on up. Both of you come up here. What's your name? I'm Marcus. Marcus? Yeah, we met each other last year. Okay. I was up here. You were. Good job. So you know how to do it. I don't know this one. Here, you take. Oh. Sorry. Hi. Hi. What's your name? Miloš. Miloš. Nice to meet you. I'm Henry. Okay. Now, these guys are going to represent goodness and mercy. Also die beiden stellen jetzt Güte und Barmherzigkeit dar. Now, when you step out in faith, wenn du im Glauben vorangehst, and you let go of fear, und die Angst loslässt, anytime you think of fear, jedes Mal, wenn du an die Angst denkst, I want you to remember this example. Dann möchte ich, dass ihr an dieses Beispiel denkt. Okay, guys, put your hands up like this and put them on my back. Now, as I'm walking in my future, also während ich in meine Zukunft gehe, I've let go of fear, und die Angst losgelassen habe, I'm moving in faith, bewege ich mich im Glauben vorwärts. If I run into something or have a problem, und wenn ich in etwas hineinrenne oder ein Problem habe, and it knocks me back, und es mich zurückwirft, the word of God promises, dann verspricht mir das Wort Gottes, that goodness and mercy will follow you all the days of your life. Dass Güte und Barmherzigkeit dir alle Tage deines Lebens folgen werden. As you put God first and move into your future, und wenn du Gott an erste Stelle setzt und you in die Zukunft fail. Gehst, kannst du nicht schief liegen. Romans 8:28 says, Römer 8:28 sagt, for we know that all things work together, denn wir wissen, dass alle Dinge zusammenwirken, for the good, zum Guten, for the good, zum Guten wirken, for the good, zum Guten, of those that love the Lord, zum Guten denen, die den Herrn lieben. Every experience you have will work out for your good. Jede Erfahrung, die du machst, wird zum Guten wirken. You've been promised that you have goodness and mercy following you all the days of your life. Es ist dir versprochen, dass Güte und Barmherzigkeit dir alle Tage deines Lebens folgen werden. Amen. Give these guys a hand. Thank you very much. Thank you, guys. See you later. Thank you. You cannot fail. Ihr könnt nicht versagen. You do not have an excuse to have fear. Ihr habt doch keine Entschuldigung, um Angst zu haben. Think about what you have in your heart right now. Denkt über das nach, was ihr in eurem Herzen habt. Think about that desire that you have in your heart to do something great. Denkt über diesen Wunsch nach, in eurem Herzen etwas Großartiges zu tun. And I'm not asking you to quit your day job. Und ich sage jetzt nicht, dass ihr kündigen sollt. I want to teach this in balance. Ich möchte das also wirklich in Ausgewogenheit bringen. But I am asking you to take a baby step. Aber ich sage euch schon, dass ihr einen Babyschritt tun sollt. Toward the desire of your heart. In die Richtung, wo euer Herz hingeht. And as you take those steps, und wenn ihr diese Schritte macht, your gift will be revealed. Dann wird sich eure Gabe zeigen. When I wrote my book, als ich mein Buch schrieb, it's called Unwrap Your Gift. Es nennt sich eben die Gabe auspacken. There's no title on the front. Es gibt da keinen Titel auf der Vorderseite. And there's no author name on the front. Und es ist auch kein Autor auf dem Cover genannt. I cannot tell you what your gift is. Denn ich kann dir nicht sagen, was deine Gabe ist. Only you can have it revealed unto you. Nur du kannst es dir offenbaren lassen. By taking those steps. Indem du diese Schritte machst. I didn't want to presuppose what your gift may be. Ich wollte nicht also vorhersagen, was deine Gabe sein könnte. Because God uses us all in different areas. Weil Gott uns in ganz verschiedenen Bereichen verwendet. You'll know you're operating in your gift. Du weißt, dass du innerhalb deiner Gabe lebst. When you begin taking those steps, wenn du diese Schritte gemacht hast, overcoming obstacles, Hindernisse überwunden hast, and that desire in your heart is being fulfilled. Und dieser Wunsch in deinem Herzen erfüllt sich. In the word of God, when God said, "I give you the desire of your heart," und so wenn Gott sagt, ich gebe dir diesen Wunsch ins Herz, that means he'll put that desire in your heart. Also ich erfülle dir die Wünsche deines Herzens, dann heißt es auch, dass er das in dein Herz hineingelegt hat. And as you take the steps toward that desire, und wenn du diese Schritte darauf zunimmst, just baby steps, nur ganz kleine Schritte, it will be revealed. Dann wird sich alles offenbaren. As Pastor took steps, als der Pastor diese Schritte gemacht hat, and continue taking steps, und fortfuhr, diese Schritte zu tun, no matter what the opposition, Egal wie stark der Gegenwind war, no matter how many people said he was crazy, egal wie viele Leute gesagt haben, dass er verrückt ist. My father's a pastor, so I know. Mein Vater ist auch Pastor, also ich kenne das. It's one of the hardest things you can do. Es ist eines der schwierigsten Dinge, die man auf sich nehmen kann. But as he continued taking steps, aber wenn man fortfährt, diese Schritte zu tun, the desire of his heart has been revealed. Und bei meinem Vater war es so, dass sich der Wunsch seines Herzens sich geoffenbart hat. And now he's walking toward not just a destination. Und jetzt geht er nicht nur auf irgendein Ziel zu, or just any random place to show up, oder einfach an irgendeinen Ort, um dort aufzutreten, but he's walking in the destiny that God has prepared for him. Sondern er wandelt in dem Schicksal, das Gott für ihn vorbereitet hat. Walking in his gift. Und zwar er geht in seiner Gabe. And you can walk in your gift. Und du kannst auch in deiner Gabe gehen. As you take the steps, wenn du diese Schritte tust, and as you put God first, und Gott an die erste Stelle setzt. Amen. Will you promise me one thing? Wollt ihr mir eines versprechen? Please. Bitte. Take a step. Mach diesen Schritt. Toward walking in the desire of your heart. Diesen Schritt darauf zu, dem Wunsch eures Herzens zu folgen. Take just a moment and reflect. Denkt nur einen Moment darüber nach. Ask God to reveal what that desire is in your heart. Bittet Gott euch zu zeigen, was dieser Wunsch in eurem Herzen ist. It says if we ask, we will receive. Es heißt, wenn wir bitten, dann werden wir empfangen. Father, what would you have me do? Vater, was möchtest du, dass ich tue? What's that thing in life that I could really make a difference doing? Was ist diese eine Sache im Leben, die wirklich einen Unterschied machen würde, wenn ich es täte? And help me take the steps toward that. Und hilf mir, die Schritte dorthin zu tun. Help me let go of fear and walk in faith. Hilf mir, die Angst loszulassen und im Glauben zu gehen. And help me walk in the gifts that you have given me. Und hilf mir, in den Gaben zu gehen, die du mir gegeben hast. Will you promise me that you'll take baby steps? Wollt ihr mir versprechen, dass ihr so Babyschritte macht? Everybody that raised your hand who said they had a desire in their heart? Jeder, der gesagt hat, er hat einen Wunsch in seinem Herzen? Would you at least take a baby step sometime tomorrow? Würdet ihr zumindest einen Babyschritt morgen unternehmen? Call somebody. Jemanden anrufen. Visit somebody. Jemanden besuchen. Read something. Etwas lesen. Do something that will move you toward walking in that desire of your heart. Etwas unternehmen, um diesem Wunsch eures Herzens zu folgen. And if I'm fortunate enough to come back next year, und wenn ich so glücklich bin, morgen nächstes Jahr wiederkommen zu können, I would love to hear the testimonies, dann würde ich gerne diese Zeugnisse hören, of how you began walking in your gift, davon, wie ihr angefangen habt, in eurer Gabe zu gehen, and receiving the desire of your heart, und den Wunsch eures Herzens zu empfangen. One last thing. Eine letzte Sache noch. You may already know this. Vielleicht kennt ihr das schon. But the word desire, aber das Wort Wunsch, comes from the Latin root word sire, kommt aus dem lateinischen sire, which means of the father. Das heißt vom Vater. The desire in your heart is from your father. Der Wunsch in eurem Herzen ist vom Vater. And he will reveal your gifts as you take steps toward it. Und wird deine Gaben offenbaren, wenn du Schritte da in die Richtung unternimmst. If you'll just take those steps, wenn du nur diese Schritte unternimmst, that's your gift to me. Dann ist das eure Gabe an mich, euer Geschenk an mich. And I appreciate your time this evening. Und ich danke für eure Zeit heute God Abend. Bless. That was great, huh? Das war großartig. Let's not underestimate this message. Lasst uns nicht diese Botschaft unterschätzen. I already know how I'm going to apply it tomorrow. Ich weiß schon, wie ich es morgen anwenden werde. My wife and I went away for this. On Monday we went away for our 25th anniversary. Also am Montag sind meine Frau und ich zu unserem 25. Hochzeitstag weggefahren. It was yesterday on Tuesday. Das war eigentlich gestern am Dienstag. We went out, I don't know where did we go, Steiermark. In die Steiermark sind wir gefahren. And to down in the mountains, and it was in a hunting place. It was really cool. Also war irgendwo so einer Jagdhütte. I didn't hunt, you know. Ich war zwar nicht jagen. But there were deer everywhere. Aber es waren überall Rehe. And all the guys in the lodge were hunters. Und alle Leute in der Hütte waren alles Jäger. And so every night there'd be all these people at the bar. Also am Abend waren dann all diese Menschen an der Bar. They were just kind of like all drunken. Und die waren also alle da betrunken. Like, not like super, but you could just see they were just packing these things down. Also die haben sich da einfach zugeschüttet. So we went for a prayer walk last night about 9 o'clock. Und wir sind dann gestern zu so einem Gebetsspaziergang aufgebrochen, so um 9 Uhr. We came back about 10 after 5. Und sind ungefähr um 5 nach 10 zurückgekommen. And just as we were walking toward the lodge, I was just about to say to my wife, why don't we pray that we can witness these people tonight? Und gerade als wir auf die Hütte zugingen, habe ich zu meiner Frau gesagt, wie wäre es, wenn wir kurz beten, dass wir Zeugnis geben können? And she said to me, why don't we pray that we can witness these people? Und sie sagt, warum beten wir nicht einfach, dass wir Zeugnis geben können heute Abend? Sure. Ich habe mir gedacht, ja sicher. And so we walk into the bar. There's no place at the bar. You also know? Wir gehen rein, aber direkt an der Schanke ist kein Platz mehr. We just kind of hang out, like you said. We're just hanging out, like okay, we're here. Also gehen wir da rein und wir stehen einfach so rum da drinnen just und einfach like so. Act ich bin jetzt like hier. We're here and just play with your coat a little bit. And also wir spielen da ein bisschen mit unseren Mänteln herum. And just kind of look around and. And all these guys are talking in dialect. It's so. Wir sehen uns um und diese ganzen Burschen reden alle so im Dialekt. Das Wetter ist kalt. Kalt. I learned a new word. Kalt. Right? Kalt. Kalt. Kalt. Yeah. Kalt. It means cold, right? Cold. So the weather is warm. Oh, cold. Kalt. Right? Kalt. Kalt. Okay. That's how they say cold. Kalt. Kalt. And so we're standing there, and all of a sudden this guy leaves. Also wir stehen da und auf einmal bricht dieser eine Herr auf. We just kind of walk up to the bar and we just sit at the bar. Und macht einen Platz frei und so setzen wir uns dann an die Schank. And we order something, you know, a couple of vodkas and. Bestellen etwas, ein paar Vodkas. We want it to fit in, you know. Also man muss sich auch ein bisschen anpassen. So we're just sitting there, and. We're kind of like way out of place. We just figure, let's just stay here. Also, wir fühlen uns irgendwie total deplatziert, aber irgendwie haben wir uns vorgenommen, wir bleiben jetzt einfach da. And then the bartender comes around and we order a couple things to drink. Und dann kommt der Wirt eben und wir bestellen uns ein paar Dinge zu trinken. You know, margaritas, no, obviously. And so we're just sitting there. Also, wir sitzen einfach nur da. And he starts to talk to us. Und er fing dann an, mit uns zu sprechen. But he's really like soup. Like he can't. He's not even conscious. He's got so much alcohol in him. Aber der ist schon fast also nicht bei Bewusstsein. Der hat so viel Alkohol in sich. And we're just talking and loving the guy. Und wir sprechen so mit ihm und and lieben then ihn. This guy all the way from the other side of the bar. Und auf einmal dieser Herr ganz auf der anderen Seite der Bar. In English says, "Where are you from?" Sagt auf Englisch, wo seid ihr her? And then we just started talking to everybody at the bar. Und dann haben wir angefangen mit jedem, der da stand, zu sprechen. And we were the center of attention for the whole bar. Und wir waren das Zentrum der Aufmerksamkeit für awesome. Alle, die da rumstanden. And the guy in the end, he's going to come to church, he said. Und der Mann da ganz am Ende, er hat gesagt, er kommt einmal in den Gottesdienst. He was in America, he had gone to church there. Er war in Amerika, er hat auch Gemeinden dort besucht. In Günchumsdorf. Und er lebt da in Gunchumsdorf. In Gumpelskirchen. His brother owns the whole thing. His father was there. Also sein Vater hat das Ganze dort besessen, his diese uncle Hütte. Was the guy next to und me. Sein Onkel war der Mann, der neben they mir stand. Own, they own everything there. Und all the whole, the, this mountain and the next mountain they own. Also die besitzen dort die ganzen Grundstücke und Wälder. So we went this morning to visit them. He was working on a house. We went up there and drove and visited him. Und wir sind heute besuchen gegangen and bei seinem Haus. It was exactly like you said. Und es war genau so, wie du gesagt just, hast. You have this fear. Du hast diese Angst. These people are like they're just going to chew us up and spit us out. Diese Leute, die werden uns einfach irgendwie zerkochen und ausspucken. That little step toward them. Aber dieser kleine Schritt, den wir auf sie zugemacht haben. And all of a sudden, everything opened up. Und plötzlich hat sich alles geöffnet. And I thought, this is the way we reach people. Und ich habe mir gedacht, das ist die Art, wie man Menschen erreicht. We step into their world. Man macht einen Schritt in ihre Welt hinein. We were in their world. Wir waren in ihrer Welt. And that's the most effective place to reach people for Christ. Und das ist die effektivste Art und Weise, Menschen für Christus zu erreichen. Not bringing them here, but going there. Nicht sie hierher bringen, sondern dorthin gehen. I already know I'm going to apply that message tomorrow. Ich weiß also schon, wie ich diese Botschaft anwenden werde. Let's take a little step towards something that we feel God wants us to do. Machen wir einen kleinen Schritt in die Richtung, wo wir das Gefühl haben, dass Gott uns da haben möchte. That we think, oh, I can't do that. Und wir denken uns, nein, ich kann das nicht. Maybe, but it's God who's putting it on your heart. Aber es ist Gott, der es dir aufs Herz legt. Take a little step. Mach einen kleinen Schritt.